Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nichts. Da ist der allerärmste Mann, dem anderen noch zu reich. Ja, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Die Jugend will stets mit Gewalt in allem glücklich sein, doch wird man nur ein bisserl alt, da schickt man sich schon drein. Oft zankt mein Weib mit mir, o Graus, das bringt mich nicht in Wut. Ja, da klopf ich meinen Hobel aus und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mich, Brüderl, komm, da stell ich mich im Anfang taub und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände, da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. Ein Tischler hat die größte Freiheit, wenn er was leimen kann. Der beste Leim heißt Fröhlichkeit, der leimt die Menschen zusammen. Sie rufen mich, ich komme gern, denn wenn man sich versteht, ja, da braucht nichts mehr gehobelt werden, weil alles in Ordnung geht.